macht da nichts aus, wenn auch mal Regen fiel. Saß in einem Baumhaus, vertieft in unserem Spiel. Lachen und uns fangen, hey, hey, mit glühenden Wangen. Im mystischen Morgen uns bis uns die Herzen brannten. Und du, mein Jugendschwarm, du, mein Jugendschwarm. Was auch passierte, samstags war's immer so, hörten unsere Lieblingssongs aus dem Transistorradio. Wenn wir lachend im Sonnenschein suchten den Regenbogen zu, atmend im Bach auf Stein, bezwang ich den großen Fluss mit dir, mein Jugendschwarm. Du mein Jugendschwarm, erkennst du immer noch unsere Melodie? Schalalalalalalalalalalalalalala, etwa so. Mann, ist das Leben hart, muss für mich allein bestehen. Ich sah dich die Tage grad, mein Gott, bist du schön. Kram in Erinnerung, hey, denkt er manchmal auch daran. Ach, der Liebe im grünen Gras, hinter dem Stadion mit dir, mein Jugendschwarm. Jugendschwarm, erkennst du immer noch unsere Melodie? Schalalalalalalalalalalalalala, Tag im grünen Glas. Schalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal